ich dich ohne Last und Zwang mit sanften Tritten werde leiten. Die Anmut geht schon voran, die Rosen vor dir auszubreiten. Verziehe nicht den so bequemen Gang, mit Freunden zu erwählen. Wohin, mein Herkules, wohin? Du wirst des rechten Weges fehlen, durch Tugend. Mühe und Fleiß erhebet sich ein hinter Sinn. Wer wählet sich den Schweiß, der in Gemächlichkeit und Scherzen der Zufriedenheit sich kann sein wahres Heil erwerben. Das heißt, sein wahres Heil verderben.